Mein Jesu, über dich in meinem Winkel grämen. Die Welt mag immerhin den Gift der Wollust zu sich nehmen. Ich labe mich an meinen Tränen und will mich eher nicht nach einer Freude sehnen, bis dich mein Angesicht wird in der Herrlichkeit erblicken, bis ich durch dich erlöset bin. Da will ich mich mit dir erquicken.